Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jürgen Greiner. Dies ist eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Das Thema heute lautet Wirtschaft 4.0 und Grundeinkommen, dem Untertitel Zukunft oder Vergangenheit. Das Gespräch zwischen Jochen Balzer und mir haben wir zuvor aufgezeichnet. Hören wir zunächst eine Einleitung von Jochen. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir leben ja in einer Zeit, die reich ist an dramatischen Situationen und Vorgängen. Also immer wieder sitzt man auch abends am Radio und bangt mit, ob es nun um die Ukraine geht, um den Nahen Osten, um Nordafrika oder um Griechenland und Berlin. Es ist eine Zeit, wo Konzepte aus nahen und fernen und fernsten Vergangenheiten ein derartiges Getöse anrichten, dass doch etwas die Gefahr besteht, dass uns der Kompass verloren geht oder auch der Vertrauen in einen Kompass verloren geht, nämlich die Blickrichtung auf eine menschenwürdige Zukunft, auf ein Zusammenleben, was uns als Menschen angemessen ist, wo Glück möglich ist. Wir werden jetzt in unserer heutigen Sendung zwei Zukunftsentwürfe aus aktuellem Anlass nebeneinander stellen, die interessanterweise dieselbe Überschrift tragen, Wirtschaft 4.0, weil wir meinen, dass, was das wirtschaftliche Feld angeht, in diesen beiden Zukunftsentwürfen recht beispielhaft hervortritt dieses Ringen zwischen Zukunft und Vergangenheit. Viel Freude dabei! Um es nicht ganz zu trocken zu machen, haben wir auch etwas Musik und unser erstes Stück kommt von dem Künstler Made aus Trier und sein Titel heißt Alan. Dieses Jahr fand auch wieder im Januar in Davos dieses World Economic Forum statt und du hast die Presse dazu studiert. Was ist dir dabei aufgefallen, Jochen? Naja, also da fiel ein Stichwort, das kam schon auch in den Monaten davor öfter mal in der Süddeutschen vor, dieses Stichwort Wirtschaft oder Industrie 4.0. Und da gab es dann etwa in der Süddeutschen vom 26. Januar ein Leitartikel von einem Herrn Schäfer unter der Überschrift Weltwirtschaft, die Mitte leidet. Und das Thema ist, dass wir haben ja jetzt schon recht weit entwickelte Maschinen, die oft faktisch schon selber Computer sind. Das kennen wir auch aus dem Alltag von den Waschmaschinen zum Beispiel. Und da sind jetzt absehbar neue Produktivitätsfortschritte möglich, weil man eben diese Maschinencomputer so weiterentwickeln kann, dass zum Beispiel eine Maschine selber signalisiert, wenn Teile von ihr nicht mehr funktionsfähig sind oder zu werden drohen, oder dass eine Maschine Daten sendet, die dann dafür sorgen, dass automatisch Nachschub geordert wird, damit die Maschine dann weiter fortfahren kann mit der Fertigung und so weiter. Also das sind kommunizierende Maschinen, die dann vernetzt miteinander autark agieren sollen. Ja, das läuft dann auch unter dem Stichwort Internet der Dinge oder unter dem Stichwort Digitalisierung. Um das jetzt mal von den bisherigen Automatisierungsschritten sprachlich abzugrenzen. Das heißt also, dass die Funktionen, die bisher die Menschen übernommen haben, können dann von den Maschinen noch stärker übernommen werden. Und dann kommt hinzu, dass die Maschinen können verstärkt mit Sensoren ausgestattet werden. Also es ist dann möglich, dass Kunden ihre speziellen Wünsche direkt einprogrammieren in die Maschine, sodass dann die Fertigung unmittelbar individualisierter stattfinden kann. Und von all dem verspricht man sich Produktivitätsfortschritte, Vorteile in der Konkurrenz und sieht dann natürlich auch, und das war eben in Davos dann auch ausdrücklich Thema, das wird Arbeitsplätze kosten. Wie viel ist dann auch immer wieder die Frage. Also von den amerikanischen Anwesenden wurde das dramatischer gesehen. Also das wurde auch als zweites Maschinenzeitalter apostrophiert. Und es wird dann zitiert an Herr Robert Schiller, der eben davon sprach, dass im Grunde ganze Schichten mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen dann von Arbeitnehmern erfahren müssen, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Also das, was sie bisher verwirklichen konnten, wird jetzt über Computer erledigt. Und da war natürlich dann die Frage, wie kommen denn dann diese Teil der Bevölkerung künftig an ein Einkommen? Das heißt also, dass ich in so einer Produktion hochqualifizierte, hochintelligente Menschen benötige, die solche Maschinen entwickeln. Und die heutige Mitte, die heute Ablaufprozesse unterstützt, die heute einfachere oder die nicht so hochkomplexe Prozesse zu gestalten vermögen, die brauche ich dann gar nicht mehr, weil die sind gar nicht mehr erforderlich in so einer Produktion. Und damit kommt die Mitte dahin unter Druck, verstehe ich das richtig, dadurch, dass sie letztendlich dann einfach nicht mehr gebraucht wird und dann um die einfacheren Tätigkeiten mit anderen Menschen dann noch stärker konkurrieren müsste. Ja, ich denke, das ist richtig. Und da gab es ja dann auch so interessante Ideen, fand ich. Also dann gab es in der Süddeutschen, das war dann am 31. Januar, da kam dann ein Artikel Innovation für alle von einem Professor Roderick von Princeton. Und damit ist dann die Idee, hier soziale Auswirkungen dann abzufedern an der Stelle? Ja, da war dann eben die Idee, dass der Herr Roderick vorschlug, dieser ganze Sprung in der Produktivität, der ist sowieso nur mit starken Staatshilfen möglich oder jedenfalls für viele Unternehmen nur möglich, weil man eben sich so vorstellt, dass der Staat soll die EDV-Infrastruktur unterstützen, also Breitbandleitungen und so weiter und auch eben Kapital bereitstellen für kleinere und mittlere Unternehmen. Und dann könnte man das doch so machen, das schlägt eben dieser Professor Roderick vor, dass der Staat die Mittel bereitstellt, das Kapital bereitstellt, öffentliches Kapital für Investmentfonds, die ansonsten nach privatwirtschaftlichen Regeln betrieben werden, die Kapital bereitstellen für Unternehmen, die entsprechende Innovationen machen wollen, aber dafür auch an den Gewinnen beteiligt sind, die sich aus diesen Investitionen ergeben und dass diese Gewinne dann als eine Art Technologiedividende oder Produktivitätsdividende an die Bevölkerung verteilt werden, sodass damit eben die allgemeine Einkommenssituation wieder aufgefangen wird. Also wird letztendlich die Allgemeinheit jetzt zum Unternehmer dann, zumindest mal die Risiken, unternehmerischen Risiken werden ja dann von der Allgemeinheit getragen. Ja, stimmt, mitgetragen. Nun muss man natürlich sagen, dass da gab es jetzt auch vor kurzem am 17. Januar einen Artikel von dem Herrn Grillo, der ist ja Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Also man sieht, das Thema, das ist hinter den Kulissen schon aktuell. Der hat also einen Artikel im Wirtschaftsteil der Süddeutschen veröffentlicht, Schneller schalten. Und der geht natürlich auch davon aus, dass von staatlicher Seite da einiges passieren soll. Das heißt, in jedem Fall nimmt sozusagen die Industrie oder die Firmen nehmen den Staat in Haftung fast oder die verlangen das von den Staaten und damit von uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dass wir uns da an den Risiken beteiligen. Also das wichtige Investitionen mittragen oder überhaupt erst ermöglichen. Das ist doch die Externalisierung von unternehmerischen Risiken. Das Risiko trägt die Gesellschaft und dafür bekommt sie eine gewisse Rendite. Was soll dann mit der Rendite dann passieren? Naja, erstens berührt das natürlich ein Grundsatzproblem unserer kapitalistisch geprägten Wirtschaftsordnung. Also dass eben Risiken, Kosten sozialisiert werden sozusagen und die Gewinne privatisiert. Dieses Spiel wird sozusagen auf neuer Ebene fortgesetzt. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich sagen kann, dass ich mich dann als Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens insofern angesprochen sehe, als ich eben sage, naja gut, klar, man könnte das so einrichten mit Investitionsfonds, damit der Steuerzahler nicht nur Geld hergibt, sondern auch was dann davon hat, wenn was gelingt. Dass insofern auch die Allgemeinheit, die ja immerhin diese Mittel zur Verfügung stellt und seit Jahr und Tag Milliarden zur Verfügung stellt, damit das Monopoly-Spiel weiterlaufen kann, dass diese Allgemeinheit auch unmittelbar was davon hat, wenn die Sache erfolgreich ist, was sie ja doch auch zu einem gewissen Teil sein wird. Insgesamt, finde ich, sieht man unser Eindruck, dass nämlich über die Lohnarbeit eine Versorgung der breiten Bevölkerung mit dem nötigen Einkommen, um leben zu können, nicht möglich ist. Einfach nicht möglich ist, weil die Produktivität so groß geworden ist. Also eigentlich eine Erfolgsgeschichte bringt auf der anderen Seite Millionen von Menschen, Hunderte von Millionen in Existenznot. Und da könnte man sagen, also da ist überhaupt das bedingungslose Grundeinkommen eine Produktivitätsdividende für alle. Vor der Fortsetzung unseres Gespräches hören wir Musik des spanischen Künstlers Alfa Romeo und sein Titel heißt La Culpable. Ella es la culpable, la causante que yo me vuelva loco. Tiene una pinta suave, una figura me pone salvaje. Ella es la culpable, la causante que me vuelva loco. Tiene una pinta suave, una figura me pone salvaje. Tú, yo te tocaré de una forma diferente, como ningún miedo tú. Ja, ich stelle mir vor, Industrie 4.0 kommt. Es ist natürlich ein gewisser Wirtschaftsboom. Es ist erstmal auch ein gewisser Bedarf an Menschen vorhanden, um diese Industrie 4.0 aufzubauen, die ganzen technologischen Entwicklungen dazu. Da ist viel Arbeit zu leisten, natürlich erstmal. Die Frage ist immer, was ist danach eigentlich? Was soll Industrie 5.0 bringen? Irgendwie ist die Gefahr, dass der Mensch immer mehr aus der Produktion herausgenommen wird. Das Thema ist immer größer da. Das verstehe ich auf der einen Seite vom ökonomischen, vom Produktionsprinzip her. Aber was mir hier fehlt, ist mal, dass man auch in Davos über soziale Themen, über gesellschaftliche Transformationen, die damit einhergehen, auch diskutiert. Und wohin entwickelt sich so eine Gesellschaft? Was passiert mit einer Gesellschaft, die eigentlich für Arbeitsprozesse nicht mehr gebraucht wird, aber bisher das Prinzip hat, Arbeit ist Einkommen oder Arbeit führt zu Einkommen? Wie soll das noch funktionieren? Ja, das stimmt. Also ich denke, dass wenn ich mir das jetzt gerade auch so in unserem Gespräch jetzt, also wenn ich mir das so vorstelle, wie wird das denn ausschauen, dann muss man schon festhalten, das wird dann so ausschauen, dass auf der einen Seite das, was Staat heißt, stark beteiligt ist, in verschiedener Hinsicht auch noch, weil damit das wirklich praktisch werden kann, das taucht auch in den Artikeln als Themen auf, da braucht man Standards in der EDV, da braucht man eine Vereinheitlichung überhaupt der ganzen Wirtschaftsstandards, Handelsstandards in der EU, damit der Markt groß genug ist, damit man die vielen Produkte dann auch absetzen kann. Und immer sind eigentlich staatliche Stellen beteiligt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist eigentlich nur noch eine Minderheit der Bevölkerung überhaupt einkommensmäßig dabei bei diesem Prozess. Und was ich auch noch sehe, ist, dass natürlich auch nicht alle Unternehmen dabei sind. Denn wer kann sich denn solche Produktionsprozesse oder an so Beteiligung an solchen Hochtechnologiebereichen leisten? Das sind ja dann mehr dann vom Kapitalausstattung her natürlich die Großunternehmen, also die Konzerne. Das ist dann weniger eigentlich das, was als kleine und mittelständische Unternehmen gesehen wird, bis 250 Mitarbeiter. Können die da noch mithalten in so einer Situation? Einerseits in der Produktion, also wenn sie selbst produzierend sind, gut, bei der Herstellung der Maschinen vielleicht noch, aber dann wirklich in der Produktion? Naja, einerseits, das ist ja so ein bisschen die andere Seite des Artikels, den ich da zitiert habe, zur Mitte, zur Situation der Mitte, die Mitte leidet, ist natürlich Geld im Moment außerordentlich billig und wird es auch die nächsten Jahre bleiben. Und das ist auch ein Aspekt staatlicher Politik. Das heißt, es wird auch für Firmen relativ leicht sein, Kapital zu bekommen. Und zweitens stellt man sich das natürlich dann so vor, dass da auch wieder Kreditanstalt für Wiederaufbau und so weiter, unser Staat, das heißt mit unseren Steuergeldern, da hilft, dass dann auch die kleineren Unternehmen an Geld kommen. Aber natürlich ist es dann schon ein bemerkenswerter Prozess, wo gewissermaßen wir mit unseren Steuergeldern helfen, dass fortlaufend Arbeitsplätze überflüssig werden. Wie fühlst du dich an Betracht so einer Zukunftsperspektive? Naja, mir fällt zunächst mal auf, wie wenig da eigentlich die gesamtgesellschaftlichen Folgen in den Blick genommen werden. Also weil man wirklich sagen muss, ein Umsteuern auf ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eigentlich schon jetzt notwendig, weil es keinen anderen Weg gibt, um noch so etwas wie einen lebensfähigen sozialen Zusammenhang zu bewahren. Also man muss eben das Einkommen zum Teil, nämlich zu dem Teil, der eben für das Überleben nötig ist, auf eine andere Einkommensgrundlage stellen. Und das ist bei einer so hoch vernetzten und vergesellschafteten Produktion, ist das berechtigt, das über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu machen. Wird dann aber Grundeinkommen nicht zu einer Abfindung für nicht mehr Teilhabe in unserer Arbeitswelt? Also ich denke, in erster Linie wird das bedingungslose Grundeinkommen es uns als einzelnen Menschen ermöglichen, aus ganz anderen Gründen zu arbeiten wie bisher. Das heißt, wir werden mehr Spielräume haben, unsere Intelligenz ungebrochen in das gesellschaftliche Leben einzubringen. Und das wird sicherlich nicht dazu führen, dass wir uns mit den gesellschaftlichen Verhältnissen abfinden werden, sondern es wird dazu führen, dass wir daran arbeiten werden, die gesellschaftlichen Verhältnisse in tragfähige Richtungen voranzubringen. Das heißt also, dass die Menschen stärker aus dem produktiven, dem industriell produktiven Bereich abwandern oder daraus sich zurückziehen, darin weniger vorkommen und dann in anderen Bereichen, in den zwischenmenschlichen Bereichen, in den gesellschaftlichen, sozialen Feldern dort sich stärker einbringen könnten? Ja, also klar, was ja auch schlüssig ist, ne? Weil wenn tatsächlich in der industriellen Produktion weniger Menschen gebraucht werden, dann kann ein bedingungsloses Grundeinkommen den Menschen, die dort nicht gebraucht werden oder die da einfach nicht hinpassen, es ermöglichen, andere Arbeiten zu leisten. Das könnte zum Beispiel auch auf dem Feld der politischen Theorie liegen oder auf dem Feld der gesellschaftlichen Neuordnung. Ja, aber so ganz wohl und zufrieden fühle ich mich mit dieser Vision nicht, mit so einer industriellen Entwicklung. Nein, überhaupt. Sag mal, was gerade bei dem Beitrag von Herrn Grillo, schneller schalten, was sehr deutlich ist, ist, dass jemand, der also nun da im Bundesverband der deutschen Industrie führend ist, ein gewichtiges Wort da mitzureden hat, Das wird ganz leider unter dem wieder weiterhin unter dem Gesichtspunkt gesehen, es ist die Weltmarktkonkurrenz und wir müssen schnell sein. Das taucht auch mal wieder in den Süddeutschen auf, weil die Konkurrenz schläft nicht. Es ist ein Kampf ums Dasein und wir brauchen sozusagen gewissermaßen eine nationale Mobilisierung. Wir haben auch relativ gute Chancen, weil wir noch so eine starke Industrie haben und viele weltmarktfähige Firmen. Aber jetzt müssen wir uns alle zusammen anstrengen, um dieses Ziel zu erreichen, auch wenn dieses Ziel zu einer grotesken sozialen Asymmetrie führt. Und ich denke, dass da einfach klar ist, dass diese Arten und Weisen, Zukunft anzusehen, völlig unzureichend sind. Das ist letztlich erschütternd, wie immer wieder mit neuem Gewand die alten Kämpfe oder Bilder vom Kampf ums Dasein weitergeführt werden. Nachdem wir uns bisher mit der Fortsetzung der Vergangenheit in einer Wirtschaft 4.0 beschäftigt haben, werden wir uns nach der Musik mit der Zukunft beschäftigen und dort auch einem Konzept, das Wirtschaft 4.0 genannt wird. Zuvor spielt uns der Künstler Boogie Belgique den Titel Forever and Ever. Ja, so, nachdem wir also bemerkt haben, dass wir damit eigentlich überhaupt nicht zufrieden sein können mit solchen Zukunftsbildern, dass du, Jürgen, jetzt in den letzten Wochen einem ganz anderen Verständnis des Ausdrucks Wirtschaft 4.0 begegnet bist. Ja, ich bin einer anderen Systematik von 4.0 begegnet. Und zwar hat das Massachusetts Institute of Technology dort, also Schamer, einen Kurs veranstaltet gehabt, der unter dem Titel oder Untertitel lief From Ecosystem to Ecosystem Economics, also zu Deutsch von der ego-systemischen zur ökosystemischen Wirtschaft. Und er hat eben hier eine Systematik von Beschreibungen von Wirtschaft 1.0, bei der eben alles sehr staatsorientiert ist, 2.0 sehr freie Markt orientiert ist, Laissez-faire-Prinzip ist und eine 3.0-Wirtschaft, in der dann Interessensgruppen, dass Teilnehmer dort sich involvieren durch zum Beispiel NGOs, also Non-Governmental Organizations, zum Beispiel wie Greenpeace oder Amnesty International oder auch Lobbyismus und so weiter. Oder auch, weiß nicht, auch die soziale Marktwirtschaft sozusagen, auch diese das, Aspekte. Genau, das war dieser Begriff in dem Zusammenhang und auch Normierung und so weiter kommen rein. Auch das, was du jetzt gerade beschrieben hattest zuvor bei dem Digital Factory oder Industrie 4.0, wo man ja auch wieder neue Standards braucht. Also von der Seite her, die Industrie 4.0 würde ich in dieser Klassifizierung als eine Wirtschaft 3.0 eigentlich sehen. Und die 4.0 Wirtschaft wäre dann eine Ökologie, systemorientierte Wirtschaft, in der es ein Co-Kreieren dann zusammen gibt, also ein gemeinsames Schaffen von den Dingen, die wir gemeinschaftlich zum dauerhaften Erhalt des Planetens, der Erde, der Umwelt und der Menschheit benötigen. Also ein ganz anderes Verständnis von der Seite her. Ja, ich meine, das Interessante finde ich ja, also während wir vorher bei Wirtschaft 4.0 ständig eigentlich von Computer, also von Übertragungsleitungen gesprochen haben und ihrem Ausbau, scheint ja Otto Scharmer und seine Leute, sie scheinen auf was anderes zu setzen, also als Motor der Weiterentwicklung. Ja, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Otto Scharmer hat vor ein paar Jahren ein Buch herausgegeben gehabt, das heißt Theorie U im Deutschen. Und Theorie U ist ein Modell, um kollektives Lernen zu ermöglichen, das es beschreibt. Und wichtige Aspekte dabei sind, dass man aufmerksam zuhört. Also die Qualität des Zuhörens ist hier wichtig. Er beschreibt auch hier verschiedene Ebenen von Gespräch. Das passt dann auch wieder zu den Wirtschaften 1.0 bis 4.0. Das heißt, im einen, in der 1.0 Welt, dort werden letztendlich nur Informationen proklamiert und man hört dem anderen eigentlich gar nicht zu. In einer 2.0 Welt habe ich dann Debatte. Das heißt, ich schaue einfach nur drauf, was die Unterschiede sind in dem, was der andere sagt, wo ich wieder einhaken kann, um ihm vielleicht am besten einem für eins auf die Mütze zu geben, in meinem Interesse, um mich durchzusetzen. In der 3.0 Gesprächskommunikation habe ich schon eine Form von Dialog. Das heißt, dass ich mich etwas auf das, was du gesagt hast, dann beziehe. Und in einer 4.0 Situation habe ich so eine Offenheit, sodass ich dem anderen Menschen wirklich zuhören und dann seinen Gedanken aufnehmen, weiterentwickeln kann. Und das eben wirklich im Wechselspiel. Und das nennt man dann generierenden Dialog. Und daraus kommt dann auch dieses Co-Kreierende. Das heißt, dass es nicht darum geht, dass ich mein Ego verwirkliche, sondern dass wir etwas tun unter Betrachtung des ganzen Systems der Umwelt. Ja, also ich finde das interessant, diese Beschreibungen, weil es mich an Gesprächssituationen erinnert, wo es tatsächlich gewissermaßen möglich ist, gemeinsam sich in einem gedanklichen Raum zu bewegen, an dem man dann arbeitet und wo man auch in gewisser Weise empfänglich ist für das, was in dem Raum eben da ist. Ne? Also wo man eben nicht nur etwas reinpressen will, sondern eher aufnehmen kann. Das würde ja dann so in etwa passen. Also die Richtung ist gemeint. Absolut ist die so gemeint. Und was diese Art von Wahrnehmung dann ermöglicht, ist, dass ich nicht nur in die Vergangenheit schaue, was haben wir denn bisher gemacht, was hat bisher funktioniert und versuche das für die Zukunft zu projizieren und das herzunehmen, sondern Otto Scharmer hat hier den Ansatz, dass er sagt, wenn ich letztendlich in mir in so eine Form von Balanciertheit, in eine Form von Stille komme, in eine Gegenwart, wo ich dann auch die Gegenwart wahrnehme, dann kann ich mich mit der sich öffnenden Zukunft verbinden. Das mag ein bisschen abstrus jetzt vielleicht im ersten Moment klingen, aber die Gegenwart ist ja immer der Punkt, die die Verbindung zur Zukunft hat. Weil der nächste Moment ist ja ein Moment in der Zukunft, der dann in die Gegenwart kommt. Vielleicht ist das da verständlich. Ich finde es aber auch, sag mal, insofern verständlich, weil ich meine, wenn wir ein Gespür entwickeln, was vielleicht jeder ein bisschen in verschiedensten Situationen kennt, für das Mögliche. Das, was jetzt noch nicht wirklich ist, was aber in der Situation liegt als Potenzial. Genau, das ist sehr gut anders formuliert. Und das Buch, was Otto Scharmer geschrieben hat und auch die Grundlage für diesen Kurs gewesen ist, heißt Leading from the Emerging Future. Auf Deutsch kann man sagen, führen aus der in Erscheinung tretenden Zukunft. Und hat eben auch diesen Zustand des Presensings formuliert. Presensing ist in dem Fall ein Kunstwort aus den zwei englischen Begriffen Presence, Gegenwart, und Sensing, Wahrnehmung. Also letztendlich, dass man in der Gegenwart ist und die wahrnimmt und dadurch eben einen Zugang zu den Feldern der Zukunft bekommen kann, die eben nicht durch die Vergangenheit geprägt sind, sondern durch die Zukunft. Was mir auffällt, wenn du das so beschreibst, das ist halt diesen enormen Unterschied. Ich habe ja vorhin von diesem Artikel von Herrn Grillo berichtet, vom jetzt 17. Februar, also vom Montag. Schneller schalten, Deutschland könnte im Internet der Dinge eine Vorreiterrolle einnehmen. Und was man daraus liest, ist ja eigentlich Kampf ums Dasein, Konkurrenz. Wir gegen den Rest der Welt. Aber aus dem, was du beschreibst, habe ich so den Eindruck, dass die Voraussetzung von diesem gemeinsamen Raum, in dem wir uns gedanklich bewegen können, das ist, dass wir eigentlich nichts ausschließen. Also ich habe so den Eindruck, da dürfen wir keine Abspaltungen machen. Ja, und ich merke noch was anderes. Schneller schalten. Das ist ja die Geschwindigkeit. Das ist ja noch hektischer, noch angestrengt zu werden. Mhm. Und das, was Otto Scharmer beschreibt, und nicht nur er, das sind ja auch ein ganzer Kreis um ihn herum, das ist eigentlich dieses Innehalten, das Anhalten, dieses Stillehalten und in sich hineinspüren, was in mir in Erscheinung tritt, in dieser Offenheit, die ich mir gebe. Also er spricht dann auch von dem offenen Denken, dem offenen Herzen und dem offenen Willen. Das sind die Voraussetzungen, die dann sieht, dass man überhaupt in diese Wahrnehmung hineinkommen kann. Dass etwas in einem in Erscheinung treten darf und kann, ist ja kein Lassen, sondern ein Darf. Das ist eine ganz andere Bewegung aus der Stille heraus. Und daraus kommen natürlich ganz andere Dinge in Erscheinung oder werden uns andere Dinge gegenwärtig. Ich habe auch den Eindruck, es ist im Grunde eine Haltung, bei welcher die Verantwortung gegenüber dem Ganzen, kann man gerade so sagen, Voraussetzung ist. Weil wenn ich davon spreche, dass ich offen bin, ja, in meinem Gedenken, in meinem Fühlen, in meinem Wollen, wenn ich wirklich der Situation gegenüber bereit bin, offen zu sein, ne, dann heißt es für mich, ich bin erstmal bereit anzunehmen, was ist. Das ist auch eine Art von Liebefähigkeit, finde ich. Was auch immer kommt, erstmal nehme ich es an, ich nehme es wahr. Ja. Allein dieses Thema offenen Herzens ist natürlich die Qualität der Liebensfähigkeit, die Fähigkeit, die Dinge so annehmen zu können, wahrnehmen zu können, würdigen, wertschätzen zu können und achten zu können, vom Herzen her. Und das halte ich für eine ganz wichtige Qualität in dem Zusammenhang. Und der Ansatz natürlich von Otto Scharmer ist, dass wir in einer Welt heutzutage leben, die von großen Trennungen bestimmt ist. Ein asiatischer Philosoph hat ihm eben auf die Frage, was ist das größte Problem unserer heutigen Zeit, geantwortet gehabt. Es ist die Trennung von Denken und Materie. Im Englisch war das Mind and Matter. Und das hat er dann weiter ausformuliert in drei grundsätzliche Trennungen. Auf der Oberfläche eben die einmal die soziale Trennung, die ökologische Trennung und dann nochmal eine Trennung im spirituell-kulturellen Bereich, die dann insgesamt auch aus unserem ganzen ökonomischen Denken herauskommt. Also unsere ökonomischen Verhältnisse bestimmen sehr stark unser Denken und auch die Fehlleitung in unserem Denken. Allein diese Idee von unendlichem Wachstum, obwohl wir begrenzte Ressourcen haben, oder der Gedanke, dass uns viel Konsum und viel Wirtschaften wirklich Wohlstand bereiten, obwohl wir feststellen müssen, dass eigentlich Wohlstand mit Produktivität oder Wirtschaftsleistung gar nicht zusammenhängt, dass für das Glücklichsein ganz andere Dinge erforderlich sind. Ich meine, da gibt es ja in Bhutan ja auch sehr starke Ansätze eben für diesen Thema dieses Glücklichkeitsindikators als ein anderes Instrumentarium statt des Inlandsproduktes. Und so führt eben Scharmer viele solche Trennungspunkte auf und versucht eben dann bewusst zu machen und versucht Verbindungen zu finden zu den darunterliegenden Quellen und Gründen für diese ganze Trennung an der Stelle. Den letzten Teil des aufgezeichneten Gespräches zwischen Jochen und mir hören wir nach der Musik. Die kommt von der amerikanischen Rapperin Kaylee Mays. Der Titel lautet Flying Caterpillar. 97% of our DNA is unexplained by science. They call it junk. A caterpillar and a butterfly have the same DNA. Now tell me, can you feel that funk? J. Just when he thought his life was over, Earth roamer, many legs, one head, wrapped himself up over and over, determined to no longer walk with the dead. Was fairly certain there was nothing left, encased in curtain, took one deep breath. Happening to me, probably happening to you. I'ma tell you a story, and I promise that it's true. Darling, you, now what you gonna do? Hop in your cocoon and speak through your moon. The light's coming soon, we're all about to bloom. There is space to make room, that a wish could come true. Hey, hey, put your hands up and let me hear you say, a caterpillar and a butterfly have the same DNA. Hey, hey, put your hands up and let me hear you say, a caterpillar and a butterfly have the same DNA. Yeah. He felt like his species had ruined the earth. He was done crawling and he wanted rebirth. Saw her in Was mich sehr berührt hat bei dieser ganzen Ausbildung ist, diese Ausbildung ist in dieser Form jetzt zum ersten Mal angeboten worden von dem Massachusetts Institute of Technology weltweit übers Internet. Das war eine sogenannte MOOC-Veranstaltung, Massive Open Online Course, übers Internet. Und dort haben weltweit fast 30.000 Leute teilgenommen in annähernd 200 Ländern. Und auch zum Beispiel sehr viele Leute in China, obwohl die wirklich Schwierigkeiten haben mit den ganzen Zensuren und Internetsperren, die haben Wege gefunden, Zugänge zu diesen Inhalten zu finden. Und die Struktur war die, dass es Live-Veranstaltungen gegeben hat, 3 Stück, bei der sicherlich mehrere tausende Leute oder zehntausende Leute gleichzeitig dran teilgenommen haben. Und die Menschen haben sich in sogenannte Hubs zusammengefunden, also lokale Gruppen, Versammlungen, um zum Teil an Live-Veranstaltungen teilzunehmen. In München gab es hier auch eine, an der ich dann teilgenommen habe, beim Bene München. Und das war die eine Stufe des wirklich physischen Zusammenkommens von Menschen. Und die zweite Ebene war dann noch, dass es Coaching-Circles gegeben hat, also kleine Coaching-Kreise von 5 Leuten, die reihum jeweils eine Person war eben mal Fallgeber. Und diese 5 Personen haben eben nach einer bestimmten Struktur, die eben diesem TRIU folgt und das Presencing beinhaltet, eben ein Coaching durchgeführt. Und ich habe dabei sehr interessante, ja, Ergebnisse in Erscheinung treten erlebt. Ganz anders als dieses, ich gebe dir einen Ratschlag, sondern Moment mal, was nehme ich wahr? Was kommt mir denn da in den Sinn, wenn ich dem Ganzen zugehört habe? Also ein ganz anderer generativer Prozess für Lösungen. Da habe ich überhaupt so den Eindruck, wenn du so erzählst, da gibt es eine ganz andere Entwicklungsrichtung oder da liegt jetzt eine ganz andere Entwicklungsrichtung in der Luft, die sehr stark das in den Blick nimmt, wie können wir als Menschen wachsen, wie können wir besser zusammenarbeiten. Also in dem Fall hat Otto Scharmer und du hast ja erzählt, eine ganze Anzahl von Menschen, die mit ihm zusammen das auf die Beine gestellt haben, die haben letztlich mit 30.000 Menschen auf der Welt zusammengearbeitet. Und damit wird ja auch wirklich eine globale Gesellschaft erfahrbar. Und du hast ja auch erzählt vorhin von einem Austausch in diesem Zusammenhang mit jemand aus Kolumbien. Und das ist doch unglaublich, sodass man einfach sagen kann, es ist eine Arbeit, wo wir als Menschen versuchen, so mit unseren Fähigkeiten weiterzukommen, dass wir aus diesem Maschinenpark etwas Brauchbares machen können. Ja, absolut. Vielleicht erzähle ich auch etwas kurz zusammengefasst, was eigentlich der Impuls gewesen ist, für mich an diesem Kurs teilzunehmen. Ich habe im Herbst letzten Jahres habe ich begonnen, dieses Buch Theorie U zu lesen. Und als ich das gelesen habe, war so für mich das Gefühl, Mensch, das sind noch viele Betrachtungen, Ansätze da, die eigentlich auch wichtig sind zu verstehen, das Thema Grundeinkommen. Das heißt, wenn ich diese Theorie U mit Grundeinkommen in Verbindung bringe, dann habe ich doch ein ganz anderes Verständnis dafür und kann das ganz anderes auch kommunizieren nach außen, wenn ich da eine Achtsamkeit entwickle. Das war so der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, Mensch, für dieses Thema Grundeinkommen in die Welt zu bringen, kann ich doch irgendwo Impulse und Anleitungen und Hilfestellungen aus der Theorie U bekommen. Durch schöne Umstände habe ich im Dezember dann eine Mail bekommen gehabt von einer Bekannten, die mich darauf hingewiesen hat, dass hier eben dieses U-Lab, so nennen sie das, eben das U und Lab für Labor, dass das stattfinden wird. Und das sagte ich sofort für mich, wow, da will ich auf jeden Fall teilnehmen, denn ich möchte das noch aus verschiedenen Perspektiven und vielleicht auch mehr in der Anwendung und so weiter erleben. Und das mit einer Gruppe zusammen zu machen, ist einfach ein tolles Erlebnis und habe mich innerhalb von 5 Minuten schon angemeldet gehabt. Und ich habe das immer mit Grundeinkommen in Verbindung gesehen, weil die Schwierigkeit bei Grundeinkommen denken, ist das, dass wir eigentlich auf keine Erfahrungen in der Vergangenheit zurückgreifen können. Das heißt, ich kann die Denkansätze, die diesen Welten 1.0 bis 3.0 in der Schamerschen Bezeichnungsbereich haben, aus denen kann ich nicht in ein Grundeinkommen hineindenken. Ich muss letztendlich in ein völlig anderes, freies, offenes Feld hineindenken und mich mit dem verbinden können, also in den Raum der Möglichkeiten, der möglichen Zukünfte oder der möglichen Zukunft und der auch in Erscheinung treten wollenden Zukunft, dass ich so einen Gedanken wie Grundeinkommen erstmal als, wow, das ist interessant, das ist spannend, erleben kann und dann in das Erkunden hineintrete, wo ich sage, Mensch mal, was ist eigentlich Grundeinkommen alles? Was würde denn da passieren? Was würde das für eine Veränderung in mir, für mich bedeuten? Und das sind wirklich sehr interessante Ansätze gewesen. Auch der Grundansatz von Otto Scharmer hieß eben Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Selbst. Und das ganz Wichtige, was auch Sie vermitteln versucht haben, ist, dass wenn ich eine Transformation, egal welche, in die Welt bringen möchte, dass eigentlich erstmal ich mich transformieren muss, wie das Gandhi gesagt hat, be the change, also sei die Veränderung. Dass man also selbst erstmal eine Transformation durchführt, damit man mit dem eigenen transformierten Selbst anders in der Welt wirkt. Man wirkt, man will nicht mehr wirken, sondern man wirkt dann anders. Und das ist ein wichtiger Impuls in der ganzen Sache. Und das fand ich eben sehr bewegend und ich habe dann auch in dem Bereich Prototyping, das war so die Aufgabe, dass man Projekte skizziert, einfache Skizzen macht, dass ich auch dazu ein Projekt zu Grundeinkommen dann angeboten habe. Und aus dem kam dann das Gespräch mit einer Kolumbianerin zustande, das wirklich sehr erhellend für beide Seiten gewesen ist über die Situation und die Verhältnisse in den verschiedenen Ländern und auch die unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Denkansätze von anderen Menschen. Und das war für beide Seiten ein sehr gestaltendes und veränderndes Gespräch gewesen. Jetzt wundere ich mich ja, wenn ich mal so die Brücke schlage zu dem Ausgangspunkt mit dem Wirtschaft 4.0, jetzt als sozusagen industrielle Aufrüstung verstanden. Allein schon die Idee einer Konkurrenz der Nationen gegeneinander, um Weltmarktanteil der Firmen gegeneinander, das passt jetzt so in die Theorie U nicht rein. Also da habe ich so einen Eindruck, das widerspricht dem offenen Mind, dem offenen Herzen und dem offenen Willen. Das passt irgendwie nicht. Ja, gänzlich nicht. Du hast vollkommen recht. Und diese Gruppe von Menschen, die dort am MIT arbeiten, Otto Scharmer, Peter Senge, Katrin Käufer und noch viele andere, die dort auch früher gearbeitet haben, die haben eine Feststellung. Die betrachten diese Umweltkonferenzen, Kyoto und wie auch immer die alle heißen, und die analysieren und sagen, eigentlich alle Ergebnisse, die dort geschaffen werden, zeigen, dass sie in die falsche Richtung führen. Und die haben die Wahrnehmung, dass ein Weiter wie bisher keine Zukunft hat. Die Menschheit hat keine Zukunft, wenn sie so weitermacht wie bisher. Und wie verändere ich kollektiv das ganze System so, dass es in eine andere Richtung zu gehen vermag, Und zwar kollektiv. Denn jeder Einzelne spürt ganz genau, dass das nicht stimmt. Aber kollektiv schaffen wir es im Moment nicht, hier umzusteuern, anders zu denken und andere Dinge in die Welt zu bringen, die wir auch wirklich wollen. Denn im Moment, was wir kollektiv schaffen, ist nicht das, was wir wollen. Und das ist der ganz andere Ansatz. Die verstehen einfach oder nehmen diese Notwendigkeit wahr zum vollständigen Umdenken in unserer Welt. Und deswegen machen sie auch solche Veranstaltungen, die im Übrigen auch noch kostenfrei angeboten werden, um hier einen anderen Impuls in die Welt zu bringen. Ja, ich danke Jochen für das generierende, kreative Gespräch. Und Kreativität ist auch der Titel oder ist der Teil des Titels des Liedes, das wir nun hören werden. Color Creativity. Und zu unserer Überraschung gesungen von der deutschen Sängerin Lavinia Jones. Bevor wir zu den Tipps und Terminen kommen, hören Sie noch ein persönliches Resümee von Jochen und mir zu dieser Sendung und unserem Gespräch. Ich bin dankbar dafür, dass Menschen wie Otto Schama solche Initiativen in dieser Zeit in die Welt bringen. Ich bin nicht gegen moderne Maschinen, die Arbeit sparen, aber ich denke, dass es die Hauptsache ist, diese offene Haltung zu entwickeln, die Verantwortung möglich macht, unseren Mitmenschen gegenüber, wie der Erde und den Naturreichen gegenüber. Da denke ich, da kann auch Herr Schäuble was von Otto Schama lernen. Wenn ich jetzt die beiden Systeme gegenüberstelle, Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0, diskutiert in Davos, Ökonomie, dargestellt von Otto Schama vom MIT, dann sehe ich, dass das eine System die Fortsetzung des Bestehenden nur in noch schnellerer, besserer Version vollziehen will. Und ja, damit wird sicherlich die Zukunft gewiss, aber auch das Ende empfinde ich als gewiss darin. Auf der anderen Seite habe ich natürlich einen Ansatz, der ungewiss ist, der nicht darstellt, wohin er genau führt, der ein Wagnis in sich hat, aber auch eine große Chance. Und ich weiß, welche Wahl ich treffen würde oder welche Wahl ich treffe. Und nun unsere Hinweise, Tipps und Termine. Vielleicht konkret zu unserer Sendung. Wenn Sie mehr über Otto Schama und sein Presensing-Institut am MIT erfahren wollen, dann können Sie diese Informationen finden auf der Homepage www.presensing.com. Presensing wird hinten mit einem C geschrieben. Ansonsten können Sie auch uns gerne eine Mail schicken unter radio@bgemuenchen.de. Gerne können Sie uns auch hier auf unsere E-Mail-Adresse Ihre Hinweise, Kommentare oder sonstigen Anmerkungen senden. Ich wiederhole nochmal die E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Termine: im März findet das 56. BGE-Café statt, und zwar am Samstag, den 7. März von 13 bis 15 Uhr im Rubin Phoenix, Müllerstraße 46. Treffen der Grundeinkommensinitiative München sind folgende: Das Treffen der Arbeitsgruppe Paradigmenwandel findet am Mittwoch, den 4. März von 19.30 Uhr bis 22 Uhr statt. Der Treffort ist die Nikolaistraße 17 in München-Schwabing. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, den 19. März von 19.30 Uhr bis 22 Uhr in einem Welthaus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude, zweiter Stock. Den Raum finden Sie wie immer im Aushang. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch in Kürze wieder auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Die neue Homepage wird gerade aufgebaut und wird in Kürze freigeschaltet. Und dort können Sie dann wieder alles wie gewohnt finden. Im Hintergrund hören Sie den Song Ocean von Görkem Han Junior. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion dieser Sendung hatten Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Diese Sendung haben wir vorproduziert, weil im Moment LoRa beim Umzug ist. Die nächste Sendung wird dann aus dem neuen Studio erfolgen. Kommentare und Anregungen können Sie senden an radio@bgemuenchen.de. Wenn Sie etwas verpasst haben und es nochmal hören wollen, erfolgt die Wiederholung der Sendung bei LoRa am kommenden Mittwoch, den 3. März 2015 von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Unsere nächste Sendung ist am 25. März. Hören Sie nun ab 20 Uhr auf LoRa das Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, ISW, zur Energiewende im Würgegriff der Konzerne. Ich verabschiede mich von Ihnen und bedanke mich herzlich für Ihr Interesse und Ihr Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald, Wiederhören.